Gesang zu Zweien in der Nacht von Eduard Mörike, gelesen für LibriVox.org. Wie süß der Nachtwind nun die Wiese streift und klingend jetzt den jungen Hain durchläuft, da noch der freche Tag verstummt, hört man der Erdenkräfte flüsterndes Gedränge, das aufwärts in die zärtlichen Gesänge der reingestimmten Lüfte summt. Vernehm ich doch die wunderbarsten Stimmen, vom lauen Wind wollüstig hingeschleift, indes mit ungewissem Licht gestreift, der Himmel selber scheinet hinzuschwimmen. Wie ein Gewebe zuckt die Luft manchmal, durchsichtiger und heller aufzuwehen, dazwischen hört man weiche Töne gehen von sel'gen Feen, die im blauen Saal zum Sphärenklang und fleißig mit Gesang silberne Spindeln hin und wieder drehen. O holde Nacht, du gehst mit leisem Tritt auf schwarzem Samt, der nur am Tage grünet, und luftig schwirrender Musik bedienet sich nun dein Fuß zu leichtem Schritt, womit du Stund um Stunde missest, dich lieblich in dir selbst vergissest, du schwärmst, es schwärmt der Schöpfung Seele mit. Ende von Gesang zu Zweien in der Nacht, gelesen von Carlsson und Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Trutz Blanke Hans von Detlef von Lilienkron. Heut bin ich über Runkhold gefahren. Die Stadt ging unter vor 500 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampfers zitterte, stöhnte, und aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte: Trutz, Blanke Hans! Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden, liegen die friesischen Inseln im Frieden. Und Zeugen weltenvernichtender Wut taucht Hallig auf Hallig aus fliehender Flut. Die Möwe zankt schon auf wachsenden Watten, der Seehund sonnt sich auf sandigen Platten. Trutz, Blanke Hans! Im Ozean mitten schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer tief auf dem Grunde. Sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand, die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand. Es zieht 6 Stunden den Atem nach innen und treibt ihn 6 Stunden wieder von hinnen. Trutz, Blanke Hans! Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen die Kiemen gewaltige Wassermassen. Dann holt das Untier tiefer Atem ein und peitscht die Wellen und schläft wieder ein. 4000 Menschen im Nordland ertrinken, viel reiche Länder und Städte versinken. Trutz, Blanke Hans! Runkhold ist reich und wird immer reicher, kein Korn mehr fasst selbst der größte Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom staut hier täglich der Menschenstrom. Die Sänften tragen Syrer und Mohren mit Goldblech und Flitter in Nasen und Ohren. Trutz, Blanke Hans! Auf allen Märkten, auf allen Gassen lärmende Leute, betrunkene Massen. Sie ziehen am Abend hinaus auf den Deich. Wir trutzen dir, Blanke Hans, Nordseeteich! Und wie sie drohend die Fäuste ballen, zieht leis aus dem Schlamm der Krake die Krallen. Trutz, Blanke Hans! Die Wasser ebben, die Vögel ruhen, der liebe Gott geht auf leisesten Schuhen. Der Mond zieht am Himmel gelassen die Bahn, belächelt der protzigen Runkholter Wahn. Von Brasilien glänzt bis zu Norwegs Riffen das Meer wie schlafender Stahl, der geschliffen. Trutz, Blanke Hans! Und überall Friede, im Meer, in den Landen. Plötzlich wie Ruf eines Raubtiers in Banden, das Scheusal wälzte sich, atmete tief, und schloß die Augen wieder und schlief. Und rauschende, schwarze, langmähnige Wogen kommen wie rasende Rosse geflogen. Trutz, blanke Hans! Ein einziger Schrei, die Stadt ist versunken, und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, schwamm andern Tags der stumme Fisch. Heut bin ich über Runkold gefahren, die Stadt ging unter vor 500 Jahren. Trutz, blanke Hans? Ende von Trutz, blanke Hans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Carlsson. Peter Lüng von Detlef von Lilienkron. Der Amtmann von Tondern, Henning Pogwisch, schlägt mit der Faust auf den Eichentisch. Heut fahr ich selbst hinüber nach Sylt und hol mir mit eigner Hand Zins und Güld. Und kann ich die Abgaben der Fischer nicht fassen, sollen sie Nasen und Ohren lassen und ich höhn ihrem Wort, Levadur du Slav. Im Schiff vorn der Ritter, Panzer bewehrt, stützt finster sich auf sein langes Schwert. Hinter ihm, von der hohen Geistlichkeit, steht Jürgen, der Priester, beflissen bereit. Er reibt sich die Hände, er bückt den Nacken. Die Obrigkeit helf ich, die Frevler zu packen. In den Pfuhl das Wort, Levadurt ist Slav. Gen Hörnum hat die Prunkbarke den Schnabel gewetzt. Ihr folgen die Ewer, Kriegsvolk besetzt. Und es knirschen die Kiele auf den Sand, und der Ritter, der Priester springen ans Land, und waffenrasselnd hinter den beiden entreißen die Söldner die Klingen den Scheiden. Nun gilt es, Friesen, Levadurt ist Slav. Die Knechte umzingeln das erste Haus, Peter Lüng schaut verwundert zum Fenster heraus. Der Ritter, der Priester treten allein über die ärmliche Schwelle hinein. Des langen Peters starkzählige Sippe sitzt grad an der kargen Mittagskrippe. Jetzt zeige dich, Pidder, Levadurt ist Slav. Der Ritter verneigt sich mit hämischem Hohn. Der Priester will anheben seinen Sermon. Der Ritter nimmt spöttisch den Helm vom Haupt und verbeugt sich noch einmal. Ihr erlaubt, dass wir euch stören bei eurem Essen. Bringt hurtig den Zehnten, den ihr vergessen. Und euer Spruch ist ein Dreck, Levadurt ist Slav. Da reckt sich Pidder, steht wie ein Baum. Henning Pogwisch, halt deine Reden im Zaum. Wir waren der Steuern von jeher frei, und ob du sie wünschst, ist uns einerlei. Zieh ab mit deinen Hungergesellen. Hörst du meine Hunde bellen? Und das Wort bleibt stehen, Levadurt ist Slav. Bettelpack, fährt ihn der Amtmann an, und die Stirnader schwillt dem geschienten Mann. Du frisst deinen Grünkohl nicht eher auf, als bis dein Geld hier liegt zu Hauf. Der Priester zischelt von Trotzkopf und Bücken und verkriecht sich hinter des eisernen Rücken. O Wort, geh nicht unter, Levadurt ist Slav. Peter Lüng starrt wie wirrsinnig den Amtmann an, immer heftiger in Wut gerät der Tyrann, und er speit in den dampfenden Kohl hinein. Nun geh an deinen Trog, du Schwein! Und er will, um die peinliche Stunde zu enden, zu seinen Leuten nach draußen sich wenden. Dumpf dröhnt's von drinnen. Levadurt ist Slav. Einen einzigen Sprung hat Peter getan. Er schleppt an den Napf den Amtmann heran und taucht ihm den Kopf ein und lässt ihn nicht frei, bis der Ritter erstickt ist im glühheißen Brei. Die Fäuste dann lassend vom furchtbaren Gittern, brüllt er, die Türen und Wände zittern, das stolzeste Wort, Levadurt ist Slav. Der Priester liegt ohnmächtig ihm am Fuß, die Häscher stürmen mit höllischem Gruß, durchbohren den Fischer und zerren ihn fort. In den Dünen, im Dorf rasen Messer und Mord, Peter Lüng doch, ehe sie ganz ihn verderben, ruft noch einmal im Leben, im Sterben sein Herrenwort: Levadurt, Özlav! Ende von Peder Lyng. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Carlsson. Frau Schnips von Gottfried August Bürger. Gelesen für LibriVox.org. Frau Schnips. Ein Märlein, halb lustig, halb traurig, mit angehängter Apologie. Frau Schnipsen hatte Korn im Stroh und hielt sich weidlich lecker. Sie lebt in Dulci Jubilo und keine war euch kecker. Das Mäulchen samt dem Zünglein flink saß ihr am rechten Flecken. Sie schimpfte wie ein Rohrsperling, wenn man sie wollte necken. Da kam Hans Mons und zog den Strich durch ihr Schlaraffenleben. Zwar belferte sie jämmerlich, doch musste sie sich geben. Sie klaffte fort den Weg hinan bis vor die Himmelspforte, gekränkt, dass sie nicht Zeit gewann zur letzten Mandeltorte. Weil nun der letzte Ärger ihr noch spukt im Tabernakel, so trieb sie vor der Himmelstür viel Unfug und Spektakel. »Wer da«, rief Adam unmutsvoll, »stört so die Ruh der Frommen? Ich bin's, Frau Schnips, ich wünsche wohl, bei euch mit anzukommen.« »Du, nicht also, Frau Sünderin, Frau Liederlich, Frau Lecker. Ich weiß wohl selber, was ich bin, du alter Sündenhecke. Ei, zupfte sich Herr Ehrenkloß doch nur an eigener Nase. Denn was man isst, das ist man bloß von seinem Apfelfraße. So gut wie er, denk ich, zur Ruh noch Platz hier zu gewinnen.« Der Vater hielt die Ohren zu und trollte sich von hinnen. Drauf machte Jakob sich ans Tor. »Marsch, packe dich zum Teufel!« »Was?« schrie Frau Schnips ihm laut ins Ohr. »Fickfacker, ich zum Teufel! Du bist mir wohl der rechte Held und bist wohl hier fürs Prellen. Hast Bruder und Papa geprellt mit deinen Ziegenfällen.« Stockmäuschenstill trieb ihr Geschrei hinweg den Patriarchen. Hierauf sprang Ehrenlot herbei mit Brausen und mit Schnarchen. »Du auch, du alter Saufaus, hast groß Recht hier zum Geprahle. Bist wahrlich nicht der feinste Gast in diesem Himmelssaale. Bezecht sich erst beim Abendbrot den Kindern zum Gelächter und dann beschläft er, pfui, Herr Lot, gar seine eigenen Töchter. Ha, puh, wie stank der alte Mist. Lot musste sich bequemen, als hätte er in das Bett gepisst, voll Scham Reis auszunehmen. Na, rief Relikte Judith hin, welch Lärm hier und Gebrause! Bonstis, Frau Gugelschneiderin, sie ist ja auch zu Hause?« Vor großer Scham, bald bleich, bald rot, stand Judith bei dem Gruße. Der König David sah die Not und folgt ihr auf dem Fuße. »Was für Hallo, du Teufelsweib! Potz hunderttausend Felten! Ei, Herr, wär ich Urias Weib, ihr würdet so nicht schelten! Es war mein Seel wohl mehr Hallo, mit Bathseba zu liebeln, um ihren armen Hahnrei so zur Welt hinauszubübeln.« »Das Weib ist toll«, rief Salomo, »hat so viel Schnaps genommen. Was, seiner Majestät also, so Hunsfötsch anzukommen?« »O Herr, nicht halb so toll als er, hätt er sein Maul gehalten. Wir wissen's noch recht gut, wie er auf Erden Haus gehalten. 700 Weiber auf der Streu! Und extra noch daneben 300 andere, meiner treu, das war ein züchtig Leben. Und sein Verstand war klimperklein, als er von Gott sich wandte und Götzen pur von Holz und Stein sein töricht Opfer brannte. Fürwahr, empörte Jonas sich, das Weib speit wie ein Drache. Hals Maulausreißer, kümmere dich um deine faule Sache. Auch Thoms gab seinen Senf dazu. Ein Sprichwort, das ich glaube, sagt, Weiberzung hat nimmer Ruh, sie ist von Espenlaube. Glaub immer, was ein Narr erdacht mit allen dummen Teufeln, doch kommt an seines Heilands Macht der schwache Pinsel zweifeln. Maria Magdalena kam. Nu ja, die wird's erst kriegen. Still, gute Frau, fein, still und zahm. Ihr müsst euch anders fügen, denn, gute Frau, erinnert euch an euer verruchtes Leben. So einer wird im Himmelreich kein Plätzchen eingegeben. So einer, schrie Frau Schnips. Ei, schaut, was bin ich denn für eine? Sie war mir auch das rechte Kraut. Nun brennt sie gar sich reine. Ach, um die Tugend ihrer Zeit ist sie nicht hergekommen. Des Heilands Allbarmherzigkeit hat sie hier aufgenommen. Durch diese Allbarmherzigkeit, sie wird's nicht übel deuten, hoff ich, trotz meiner Sündlichkeit, auch noch hineinzuschreiten. Jetzt sprang Apostel Paul empor. Mit deinen alten Sünden, Weib, wirst du durch das Himmelstor den Eingang nimmer finden. Die lass ich draußen. Denke, Paul, wie dir's vor Zeiten glückte. Dir, der doch so mit Mord als Saul die Kirche Gottes drückte. St. Peter kam nun auch zum Spiel. Die Tür nicht eingeschlagen. Madame, sie lärmt auch allzu viel. Wer kann das hier vertragen? Geduld, Herr Pförtner, sagte sie. Noch bin ich unverloren. Hab ich doch meinem Heiland nie, wie du, einst abgeschworen. Und unser lieber Herr vernahm der Seele letzte Worte. Umringt von 1000 Engeln kam er herrlich an die Pforte. Erbarmen, ach, erbarmen, schrie die arme, bange Seele. O Seele, du gehorchtest nie dem göttlichen Befehle. Ich lockte dich an meine Brust, zur Sünde gingst du über. Die Welt mit ihrer eiteln Lust war Törin dir viel lieber. O, ich bekenn es, Herr, ich schwamm im Lustpfuhl dieser Erde. Doch bringe du dein irren Lamm zurück zu deiner Herde. Ich will, o lieber Hirt, hinfort mein Irrsal stets bereuen. Half doch sein letztes armes Wort dem Schächer zum Gedeihen. Du wusstest, Weib, was ich getan. Du kanntest meinen Willen. Allein, was hast du je getan, ihn dankbar zu erfüllen? Ach, nichts, doch lieber Menschensohn, heiß mich darum nicht fliehen. Es hat ja dem verlorenen Sohn sein Vater auch verziehen. Nun wohl, Verirrte, tritt herzu, will dich mit Gnade zeichnen. Auch du bist mein. Geh ein zur Ruh. Ich will dich nicht verleugnen. Apologie. Ihr Herrn Zeloten dieser Zeit, wie steht's um euren Willen? Sind Liebesmäntel wohl so weit, dies Lied mit dreinzuhüllen? O, seid doch, höchlich bitt ich drum, seid diesmal nur nicht knurrig. Denn seht, es wär doch schade drum, das Ding ist ja so schnurrig. Auch ist ja die Historia aus Wahrheit nicht gesponnen. Doch webt ich drein Moralia, die hab ich nicht ersonnen. Und schlimm ist wahrlich nichts gemeint. Drum nehmt doch ja nichts übel. Moralia sind, wie es scheint, die besten aus der Bibel. Ihr, die ihr aus erlogener Pflicht begnadigt und verdammet. Die Liebe sagt, verdammet nicht, dass man euch nicht verdammet. Ende von Frau Schnips von Gottfried August Bürger. Gelesen von Rebecca Braunert-Plankett. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mädchenklage von Rainer Maria Rilke. Gelesen für LibriVox.org. Diese Neigung, in den Jahren, da wir alle Kinder waren, viel allein zu sein, war mild. Andern ging die Zeit im Streite. Und man hatte seine Seite, seine Nähe, seine Weite, einen Weg, ein Tier, ein Bild. Und ich dachte noch, das Leben hörte niemals auf zu geben, dass man sich in sich besinnt. Bin ich in mir nicht im Größten? Will mich meines nicht mehr trösten und verstehen wie als Kind? Plötzlich bin ich wie verstoßen. Und zu einem Übergroßen wird mir diese Einsamkeit, wenn, auf meiner Brüste Hügeln stehend, mein Gefühl nach Flügeln oder einem Ende schreit. Ende von Mädchenklage. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Veronika Hinzen. Unsere Deutsche Frau von Theodor Fontane, gelesen für LibriVox.org. Hierlandes ist unsere deutsche Frau noch immer aus Friesack oder Bernau. Nur dem Kleinen gilt ihre Respektbezeigung, aus Not nicht, nein, aus purer Neigung. Uralte Themen, uralte Epochen werden am liebsten durchgesprochen. die Küche, die Wäsche, die Wohnung und dann, unerschöpfliches Thema, mein Mann, mein Mann. Mein Mann ist eigentlich viel zu gut und kommt er mal gegen mich in Wut, ist es immer bloß wegen der dummen Dinge, denen sieht er alles durch die Finger. Eine 14-Jährige nennt er sie, mittwochs hat er Skatpartie. Da würde ich nun gern ins Theater gehen, aber am Ende, was soll man sehen? Sodoms Ende gilt ja für unmoralisch, Schiller ist mir zu theatralisch und macht immer schöne Worte nur, das Beste bleibt doch freie Natur. Am großen Stern auf den Kaiser warten, Konzert im zoologischen Garten, Flamingo, Büffel, Pelikan, und abends zum Spargel kommt mein Mann und Rudolf auch, und die Zeit vergeht, und der liebe Mond am Himmel steht. Ende von Unsere deutsche Frau. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Veronika Hinzen. Herbst von Theodor Storm. Gelesen für LibriVox.org. Schon ins Land der Pyramiden flohen die Störche übers Meer. Schwalbenflug ist längst geschieden, auch die Lerche singt nicht mehr. Seufzend in geheimer Klage streift der Wind das letzte Grün, und die süßen Sommertage, ach, sie sind dahin, dahin. Nebel hat den Wald verschlungen, der dein stillstes Glück gesehen. Ganz in Duft und Dämmerungen will die schöne Welt vergehen. Nur noch einmal bricht die Sonne unaufhaltsam durch den Duft, und ein Strahl der alten Wonne rieselt über Tal und Kluft. Und es leuchten Wald und Heide, dass man sicher glauben mag. Hinter allem Winterleide liegt ein ferner Frühlingstag. Ende von Herbst. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Anastasia Salocha. Rinaldo Rinaldini von Achim von Arnim. Gelesen für LibriVox.org. Es wollt ein Schneider wandern, am Montag in der Fruh. Begegnet ihm der Teufel, hat weder Strümpf noch Schuh. Hehe, du Schneidergesell! Du mußt mit mir in die Höll, du mußt uns Teufel kleiden, es gehe, wie es wöll. Sobald der Schneider in die Höll kam, nahm er sein Elendstab. Er schlug den Teufeln Buckel voll, die Hölle auf und ab. Hehe, du Schneidergesell, mußt wieder aus der Höll, wir brauchen nicht zu messen, es gehe, wie es wöll. Nachdem er all gemessen hat, nahm er seine lange Schär und stutzt den Teufeln des Schwänzlein ab, sie hüpfen hin und her. Hehe, du Schneidergesell, pack dich nur aus der Höll, wir brauchen nicht das Stutzen, es gehe, wie es wöll. Da zog er's Bügeleisen raus und warf es in das Feuer. Er streicht den Teufeln die Falten aus, sie schrien ungeheuer. Hehe, du Schneidergesell, geh du nur aus der Höll, wir brauchen nicht zu bügeln, es gehe, wie es wöll. Er nahm den Pfriemen aus dem Sack und stach sie in die Köpfe. Er sagt, halt still, ich bin schon da, so setzt man bei uns Knöpf. Hehe, du Schneidergesell, geh einmal aus der Höll, wir brauchen nicht zu kleiden, es gehe nun, wie es wöll. Drauf nahm er Nadel und Fingerhut und fängt zu stechen an. Er flickt den Teufeln die Naslöcher zu, so eng er immer kann. Hehe, du Schneidergesell, pack dich nur aus der Höll, wir können immer riechen, es geh nun, wie es wöll. Darauf fängt er zu schneiden an, das Ding hat ziemlich brennt, er hat den Teufeln mit Gewalt die Ohrlappen aufgetrennt. Hehe, du Schneidergesell, marschier nur aus der Höll, sonst brauchen wir den Bader, es geh nun, wie es wöll. Nach diesem kam der Luzifer und sagt, Es ist ein Graus. Kein Teufel hat kein Schwänzerl mehr, jagt ihn zur Höll hinaus. He, he, du Schneidergesell, pack dich nur aus der Höll, wir brauchen keine Kleider, es geh nun, wie es wöll. Nachdem er nun hat aufgepackt, da war ihm erst recht wohl. Er hüpft und springet unverzagt, lacht sich den Buckel voll, ging eilends aus der Höll und blieb ein Schneidergesell. Drum holt der Teufel kein Schneider mehr, er stehl so viel er will. Ende von Rinaldo Rinaldini. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Lispelchen. Die Stadt von Theodor Storm. Gelesen für LibriVox.org von Claudia Salto. Am grauen Strand, am grauen Meer, und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer, und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel ohn Unterlass. Die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei. Am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir, du graue Stadt am Meer. Ende von Die Stadt. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland von Theodor Fontane. Gelesen für LibriVox.org von Claudia Salto. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand, und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's mittags vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, »Junge, wisst ihr ne Bär?« Und kam ein Mädel, so rief er, »Lüttieren, kummern Röver, ich heb ne Birn.« So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck, »Ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab.« Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Bödner mit Feiergesicht sangen, »Jesus, meine Zuversicht!« Und die Kinder klagten, das Herze schwer, »He ist tot nu, wer gift uns nun ne Bär?« So klagten die Kinder, das war nicht recht, ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wußte genau, was damals er tat, als um eine Birn ins Grab er bat und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprößling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab, und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit, und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baum, »Wisst ihr ne Bär?« Und kommt ein Mädel, so flüstert's, »Lüttieren, kummern Röver, ich geef die ne Birn.« So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ende von Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein dithmarsischer Bauer von Friedrich Hebbel. Gelesen für LibriVox.org von Claudia Salto. Der warme Sommer scheidet mit seinem letzten Strahl. Der Sohn des Südens schneidet das Korn zum zweiten Mal. Man bäckt's am Donaustrande, man mahlt's am Rhein und Main und führt's am fernsten Rande des Reichs zum Dreschen ein. Hier liegt nun rings umflossen vom Elb- und Eiderfluss ein Freiland, wohl verschlossen dem Kaiser zum Verdruss, der's längst dem Kronenträger von Dänemark verliehen, doch wie den Leu dem Jäger, fang ihn, so hast du ihn. Dort gilt es sich zu rühren, daß nicht der Hagelschlag, den manche Ernten spüren, die Frucht noch zehnten mag. Drum rücken alle Hände Dithmarschens auch ins Feld, und zur Quartemberwende ist stets das Werk bestellt. Nun spricht ein greiser Bauer in seiner Knechte Kreis: Wir haben's heute sauer, es gilt den letzten Schweiß. Auf morgen fürcht ich Regen, die Wolken sind zu kraus, drum muß der Gottes Segen mir noch vor Nacht ins Haus. Er spricht's im barschen Tone und fügt kein Wort hinzu von doppelt großem Lohne und langer Sonntagsruh. Doch hört man keinen fluchen, denn durch das Weihnachtsbrot und durch den Osterkuchen vergilt er das Gebot. Nun geht die Arbeit wacker und fröhlich ihren Gang. Der Weg vom Hof zum Acker scheint nur noch halb so lang. Die vollen Wagen fliegen wie sonst die leeren kaum, und ganze Felder schmiegen sich unterm Windelbaum. Doch immer dunkler türmen die Wolken sich empor, der erste von den Stürmen des Herbstes steht bevor. Die weißen Möwen wagen sich kreischend übern Deich, die Krähen fliehen mit Zagen, die Spatzen folgen gleich. Der Junge bringt das Essen, zurück, noch fehlt die Zeit, der Mittag sei vergessen, der Abend ist nicht weit. Die Pferde selbst gedulden sich heut und springen froh, auch zahl ich meine Schulden in Hafer, nicht in Stroh. Und trüber wird's und trüber, je mehr die Dämmerung naht, wie pfeift es schon herüber vom hohlen Seegestad. Hinan zum Deiche trabend denkt jetzt der Alte still: Die haben Feierabend, ich, nun, wie Gott es will. Jetzt muß das Wetter brechen, gleich viel, wir sind gedeckt, denn schon wird mit dem Rechen die letzte Fuhr besteckt. Sie kommt auch ohne Schaden noch vor der Scheune an, doch gar zu hoch beladen klemmt sie im Tor sich dann. Vorwärts, die Pferde beißen in ihr Geschirr vor Wut, die dicken Stränge reißen, zum Schweiße fließt schon Blut. Doch hilft nicht Kraft noch Schnelle, die Scheune selber rückt wohl eher von der Stelle, als dass die Durchfuhr glückt. Und plötzlich bricht das Rasen der Elemente los, der Winde scharfes Blasen zerschlitzt der Wolken Schoß. Da kann ihn nichts mehr stopfen, den neuen Sündflutborn, und jeder Wassertropfen fällt wie ein Hagelkorn. Nun speit der alte Flammen, der Pferde sind nur zwei, der Kerle fünf beisammen. So tretet selbst herbei, gebt acht, wir werden's zwingen, wenn ihr die Räder packt und ich vor allen Dingen die Deichsel, bis sie knackt. Die Knechte aber denken: Ein Tor ist, wer so spricht. Auch darf man's ihm nicht schenken, er kennt die Grenze nicht. Man muß ihm einmal geigen, sonst ist er toll genug und spannt uns noch als eigene im Frühling vor den Pflug. Sie schweigen zwar und nicken, als wär es ihnen recht, doch merkt man wohl, sie schicken in den Befehl sich schlecht. Sie glotzen dumm und dämisch, wie er die Deichsel fasst, und grinsen mehr als flämisch bei seinem »Aufgepasst!« Und doch es ist gelungen, auf einen einzigen Ruck. Hab Dank, ihr braven Jungen, nun gibt's auch einen Schluck. Ich geb euch eine Tonne Hamburger Bier zur Nacht, so zecht denn, bis die Sonne dem Spaß ein Ende macht. Die Knechte aber stehen mit offnem Munde da, als hätten sie gesehen, was nie noch einer sah. Dann rufen sie, sie nennen euch längst den Goliath, ihr dürft euch wohl bekennen, ich mach auch den noch matt. Was rühmt ihr meine Stärke? Seid ihr nicht selbst erhitzt? Ihr habt ja Teil am Werke. Bin ich es denn, der schwitzt? Wir dürfen euch schon loben für dieses Teufelsstück. Wir haben nicht geschoben, wir hielten bloß zurück. So will ich kurz mich fassen, ich bin dem Spaß nicht hold, doch mögt ihr heute prassen, so toll ihr immer wollt. Auch sei auf eure Mühe euch nicht die Rast verwehrt, nur dass ihr in der Frühe euch gleich vom Hof mir schert. Jetzt naht sich aus der Küche die Frau mit stolzem Schritt und bringt die Wohlgerüche in ihren Röcken mit. Sie ruft mit krauser Stirne, »Ei, Wirt, was säumt ihr noch? Den Stall versiegt die Dirne und fertig ist der Koch. Frau, mich soll Gott behüten vor Speis und auch vor Trank, bei solcher Stürme wüten, doch habt für diese Dank. Die können ruhig trinken, es wird darum kein Schiff auf finstrer See versinken am Helgolander Riff.« Nun nickt er ihr, dann reitet er eilig wieder fort, zum Deich zurück und leitet die Strand- und Schiffswacht dort. Er hat dafür zu sorgen, so will's das Schlüteamt, das hell bis an den Morgen die Feuertonne flammt. Ende von Ein dithmarsischer Bauer. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Herbstbild von Friedrich Hebbel, gelesen für LibriVox.org von Claudia Salto. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum, und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, die schönsten Früchte ab von jedem Baum. O, stört sie nicht, die Feier der Natur! Dies ist die Lese, die sie selber hält, denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. Ende von Herbstbild. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lob der Faulheit von Gotthold Ephraim Lessing, gelesen für LibriVox.org. Faulheit, endlich muß ich dir auch ein kleines Loblied bringen. Oh, wie sauer wird es mir, dich nach Würde zu besingen. Doch ich will mein Bestes tun. Nach der Arbeit ist gut ruhn. Höchstes Gut, wer dich nur hat, dessen ungestörtes Leben. Ach, ich gähn, ich werde matt. Nun, so magst du mir's vergeben, dass ich dich nicht singen kann. Du verhinderst mich ja dran. Ende von Lob der Faulheit. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von Rebecca Braunert-Plankett. Ich von Gotthold Ephraim Lessing, gelesen für LibriVox.org. Die Ehre hat mich nie gesucht, sie hätte mich auch nie gefunden. Wählt man in zugezählten Stunden ein prächtig Feierkleid zur Flucht? Auch Schätze hab ich nie begehrt. Was hilft es, sie auf kurzen Wegen für Diebe mehr als sich zu hegen, wo man das Wenigste verzehrt? Wie lange wird's, so bin ich hin und einer Nachwelt untern Füßen? Was braucht sie, wen sie tritt zu wissen? Weiß ich nur, wer ich bin. Ende von Ich. Diese Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von Rebecca Braunert-Plankett. Der Fischer von Johann Wolfgang von Goethe, gelesen für LibriVox.org. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, ein Fischer saß daran, sah nach dem Angel ruhevoll, kühl bis ans Herz hinan. und wie er sitzt und wie er lauscht, teilt sich die Flut empor, aus dem bewegten Wasser rauscht ein feuchtes Weib hervor. Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: Was lockst du, meine Brut, mit Menschenwitz und Menschenlist hinauf in Todesglut? Ach, wüsstest du, wie's Fischlein ist, so wohlig auf dem Grund, du stiegst herunter, wie du bist, und würdest erst gesund. Labt sich die liebe Sonne nicht, der Mond sich nicht im Meer, kehrt wellenatmend ihr Gesicht nicht doppelt schöner her? Lockt dich der tiefe Himmel nicht, das feucht verklärte Blau? Lockt dich dein eigen Angesicht nicht her in ew'gen Tau? Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, netzt ihm den nackten Fuß. Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll wie bei der liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm. Da war's um ihn geschehen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nicht mehr gesehen. Ende von Der Fischer, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Geisterross von Konrad Ferdinand Meyer, gelesen für LibriVox.org. Durch den dreigeteilten Bogen des Triumphes prangend Tor, durch die lauten Menschenwogen dort zum Kapitol empor, lenkt den Tanz der weißen Pferde Cäsars lässige Gebärde. Hinter des Triumphes Wagen, duldend oder grollend gehen, Überwundne. Ketten tragen Cäsars lebende Trophäen. Dieser, höhnt es im Gedränge, dieser Trotzke, zischt die Menge. Unberührt vom Hohn der Stunde, starren, traumgefüllten Blicks, geht ein Singen auf dem Munde ruhig Vercingetorix. Fremde Weise, fremde Worte mit dem Geist an fremdem Orte. Cäsar, blendend weiße Rosse hat Hispanien dir gebracht. Elit, edler Ahnensprosse, dunkel ist er wie die Nacht. Deine Schimmel, deine Viere, tausch dich nicht mit meinem Tiere. Elit hieß der wackre Jäger, stark von Wuchs und fest im Bug, welcher mich ins Römerlager mit gewalt'gen Sprüngen trug, der zum Opfer ich gegeben mich für meines Volkes Leben. Dreimal flog ich im Kreise, in der Faust des Schwertes Blitz, noch im Lauf nach Gallierweise sprang ich ab vor Cäsars Sitz. Schwarzer Elit, zu den Toten send ich dich als meinen Boten. Wie er mir ins Antlitz schnaubte, stieß ich, Blick versenkt den Blick, hinter seinem mächt'gen Haupte stracks das Schwert ihm durchs Genick. Dass mir eines Rosses Ehre mangle nicht im Geisterheere. Elit sprengt seit langen Jahren mitten in der bleichen Jagd, wann daheim die Toten fahren durch die Wälder, bis es tagt. Sehen sie meinen led'gen Renner, wundern sich die stillen Männer. Lange Jahre lag gebunden ich in feuchter Kerkergruft, kettenschwere, dumpfe Stunden. Endlich wieder Tag und Luft. Elit, schwarzer Elit, spute dich, du witterst, wo ich blute. Heute endlich, endlich heute, wann der Kahle schwelgt am Mahle, wirkt er seine Siegesbeute. Mit dem letzten müden Strahl, wann die Sonne niedergleitet, wird mir Block und Beil bereitet. Henker, nimm das Beil zu Händen, nicht das Beil, so nimm den Strang, drossle mich nur enden, enden. Letzte Schmach, sie währt nicht lang. Elits kurzes Hufgestampfe dröhnt in meinem Todeskampfe. Sterbend pack ich Elits Haare, ein Befreiter spring ich auf, Fahre, schwarzer Elit, fahre! Nach der Heimat nimm den Lauf. Wogen tosen, Rudans Stimme, in den Strom, mein Tier, und schwimme! Cäsars Schimmel bläht die Nüstern, Ave Triumphator schallt, des gebundenen Lippen flüstern, in der Heimat bin ich bald. Elit mit gestrecktem Jagen wird mich nach der Heimat tragen. Ende von Das Geisterross, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Feuerreiter von Eduard Mörike, gelesen für LibriVox.org. Sehet ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muß es sein, denn er geht schon auf und nieder. Und auf einmal, welch Gewühle bei der Brücke nach dem Feld! Horch, das Feuerglöcklein gellt! Hinterm Berg brennt es in der Mühle! Schaut! Da sprengt der wütend schier durch das Tor der Feuerreiter, auf dem rippendürren Tier als auf einer Feuerleiter. Querfällt ein, durch Qualm und Schwüle rennt er schon und ist am Ort. Drüben schallt es fort und fort, hinterm Berg brennt es in der Mühle. Der so oft den roten Hahn meilenweit von fern gerochen, mit des heil'gen Kreuzes Span freventlich die Glut besprochen, weh, dir grinst im Dachgestühle, dort der Feind im Höllenschein. Gnade, Gott der Seele dein, hinterm Berg rast er in der Mühle. Keine Stunde hielt es an, bis die Mühle borst in Trümmer, doch den kecken Reitersmann sah man von der Stunde nimmer. Volk und Wagen im Gewühle kehren heim von all dem Graus, auch das Glöcklein klinget aus. Hinterm Berg brennt's. Nach der Zeit ein Müller fand ein Gerippe samt der Mützen aufrecht an der Kellerwand auf der Beinern Meere sitzen. Feuerreiter, wie so kühle reitest du in deinem Grab. Husch, da fällt's in Asche ab. Ruhe wohl, drunten in der Mühle. Ende von Der Feuerreiter, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nach der Lese von Stefan George, gelesen für LibriVox.org. Nach der Lese. Komm in den totgesagten Park und schau, der Schimmer ferner lächelnder Gestade, der reinen Wolken unverhofftes Blau, erhellt die Weiher und die bunten Pfade. Dort nimm das tiefe Gelb, das weiche Grau von Birken und von Buchs, der Wind ist lau, die späten Rosen welkten noch nicht ganz, erlese, küsse sie und flicht den Kranz. Vergiss auch diese letzten Astern nicht, den Purpur um die Ranken wilder Reben, und auch was übrig blieb von grünem Leben, verwinde leicht im herbstlichen Gesicht. Ihr rufe junger Jahre, die befahlen, nach ihr zu suchen unter diesen Zweigen, ich muß vor euch die Stirn verneinend neigen, denn meine Liebe schläft im Land der Strahlen. Doch schickt ihr sie mir wieder, die im Brennen des Sommers und im Flattern der Eroten sich als Geleit mir schüchtern dargeboten, ich will sie diesmal freudig anerkennen. Die reifen Trauben gären in den Bütten, doch ich will alles, was an edlen Trieben und schöner Saat vom Sommer mir geblieben, aus vollen Händen vor ihr niederschütten. Ja, Heil und Dank dir, die den Segen brachte, du schläfertest das immer laute Pochen mit der Erwartung deiner, teure, sachte, in diesen glanzerfüllten Sterbewochen. Du kamest, und wir halten uns umschlungen, ich werde sanfte Worte für dich lernen, und ganz als glichest du der einen, fernen, dich loben auf den Sonnenwanderungen. Wir schreiten auf und ab im reichen Flitter des Buchenganges beinahe bis zum Tore und sehen außen in dem Feld vom Gitter den Mandelbaum zum zweiten Mal im Flore. Wir suchen nach den schattenfreien Bänken, dort, wo uns niemals fremde Stimmen scheuchten, in Träumen unsere Arme sich verschränken, wir laben uns am langen, milden Leuchten. Wir fühlen dankbar, wie zu leisem Brausen von Wipfeln strahlend Spuren auf uns tropfen und blicken nur und horchen, wenn in Pausen die reifen Früchte an den Boden klopfen. Umkreisen wir den stillen Teich, in dem die Wasserwege münden. Du suchst mich, heiter zu ergründen. Ein Wind umweht uns, frühlingsweich. Die Blätter, die den Boden gilben, verbreiten neuen Wohlgeruch. Du sprichst mir nach in klugen Silben, was mich erfreut im bunten Buch. Doch weißt du auch vom tiefen Glücke und schätzest du die stumme Träne? Das Auge schaltend auf der Brücke verfolgtest du den Zug der Schwäne. Wir stehen an der Hecken geradem Wall, in Reihen kommen Kinder mit der Nonne. Sie singen Lieder von der Himmelswonne in dieser Erde sicherem, klarem Hall. Die wir uns in der Abendneige sonnten, uns schreckten deine Worte und du meinst, wir waren glücklich bloß, solang wir einst nicht diese Hecken überschauen konnten. Du willst am Mauerbrunnen Wasser schöpfen und spielend in die kühlen Strahlen langen, doch scheint es mir, du wendest mit Befangen die Hände von den beiden Löwenköpfen. Den Ring mit dem erblindeten Juwele, ich suchte dir vom Finger ihn zu drehen, dein feuchtes Auge küßte meine Seele als Antwort auf mein unverhülltes Flehen. Nun säume nicht die Gaben zu erhaschen des scheidenden Gepränges vor der Wende. Die grauen Wölken sammeln sich behende, die Nebel können bald uns überraschen. Ein schwaches Flöten von zerpflücktem Aste verkündet dir das letzte gute Weise, das Land, eh es im nahen Sturm vereise, noch Hülle mit beglänzendem Damaste. Die Wespen mit den golden-grünen Schuppen sind von verschlossenen Kelchen fortgeflogen, wir fahren mit dem Kahn in weitem Bogen um bronzebraunen Laubes Inselgruppen. Wir werden heute nicht zum Garten gehen, denn, wie uns manchmal rasch und unerklärt, dies leichte Duften oder leise Wehen mit lang vergessener Freude wieder nährt, so bringt uns jenes mahnende Gespenster und Leiden, das uns bang und müde macht. Sieh, unterm Baume draußen vor dem Fenster, die vielen Leichen nach der Winde Schlacht. Vom Tore, dessen Eisenlilien rosten, entfliegen Vögel zum verdeckten Rasen und andere trinken frierend auf den Pfosten vom Regen aus den hohlen Blumenvasen. Ich schrieb es auf, nicht länger sei verhehlt, was als Gedanken ich nicht mehr verbanne, was ich nicht sage, du nicht fühlst, uns fehlt, bis an das Glück noch eine weite Spanne. An einer hohen Blume welkem Stiel entfaltest du's, ich stehe fern und ahne. Es war das weiße Blatt, das dir entfiel, die grellste Farbe auf dem fahlen Plane. Im freien Viereck mit den gelben Steinen, in dessen Mitte sich die Brunnen regen, willst du noch flüchtig späte Rede pflegen, da heut dir hell wie nie die Sterne scheinen. Doch tritt von dem basaltenen Behälter, er winkt die toten Zweige zu bestatten, in vollem Mondenlichte weht es kälter, als drüben unter jener Föhren Schatten. Ich lasse meine große Traurigkeit dich falsch erraten, um dich zu verschonen. Ich fühle, hat die Zeit uns kaum entzweit, so wirst du meinen Traum nicht mehr bewohnen. Doch wenn erst unterm Schnee der Park entschlief, so glaub ich, dass noch leiser Trost entquille aus manchen schönen Resten Strauß und Brief in tiefer, kalter, winterlicher Stille. Ende von Nach der Lese. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Rebecca Braunert-Plankett. Weiße Rosen von Theodor Storm. Gelesen für LibriVox.org. 1. Du bissest die zarten Lippen wund. Das Blut ist danach geflossen. Du hast es gewollt, ich weiß es wohl, weil einst mein Mund sie verschlossen. Entfärben ließt du dein blondes Haar in Sonnenbrand und Regen. Du hast es gewollt, weil meine Hand liebkosend darauf gelegen. Du stehst am Herd in Flammen und Rauch, dass die feinen Hände dir sprangen. Du hast es gewollt, ich weiß es wohl, weil mein Auge daran gehangen. 2. Du gehst an meiner Seite hin und achtest meiner nicht. Nun schmerzt mich deine weiße Hand, dein süßes Angesicht. O, sprich wie sonst ein liebes Wort, ein einzig Wort mir zu. Die Wunden bluten heimlich fort, auch du hast keine Ruh. Der Mund, der jetzt zu meiner Qual sich stumm vor mir verschließt, ich hab ihn ja so tausendmal, viel tausendmal geküsst. Was einst so selig war, bricht nun das Herz entzwei. Das Aug, das meine Seele trank, sieht fremd an mir vorbei. 3. So dunkel sind die Straßen, so herbstlich geht der Wind. Leb wohl, meine weiße Rose, mein Herz, mein Weib, mein Kind. So schweigend steht der Garten, ich wandre weit hinaus. Er wird dir nicht verraten, dass ich nimmer kehr nach Haus. Der Weg ist gar so einsam, es reist ja niemand mit. Die Wolken nur am Himmel halten gleichen Schritt. Ich bin so müd zum Sterben, drum blieb ich gern zu Haus und schliefe gern das Leben und Lust und Leiden aus. Ende von Weiße Rosen, gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das hungernde Kind, gelesen für LibriVox.org. Ach Mutter, ach Mutter, es hungert mich, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Warte nur, mein liebes Kind, wir wollen es sehen, geschwind. Und als es nun gesät war, schrie das Kind noch immer da. Ach Mutter, ach Mutter, es hungert mich, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Warte nur, mein liebes Kind, wir wollen es schneiden, geschwind. Und als das Korn geschnitten war, schrie das Kind noch immer da. Ach Mutter, es hungert mich, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Warte nur, mein liebes Kind, wir wollen erst ernten geschwind. Und als das Korn geerntet war, schrie das Kind noch immer da. Ach Mutter, es hungert mich, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Warte nur, mein liebes Kind, wir wollen erst dreschen geschwind. Und als das Korn gedroschen war, schrie das Kind noch immer da. Ach Mutter, es hungert mich, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Warte nur, mein liebes Kind, wir wollen erst mahlen geschwind. Und als das Korn gemahlen war, schrie das Kind noch immer da. Ach Mutter, es hungert mich, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Warte nur, mein liebes Kind, wir wollen erst backen geschwind. Und als es nun gebacken war, lag das Kind schon auf der Totenbahr. Ende von Das hungernde Kind. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Julia Niedermeyer.